Viele von Ihnen haben gemerkt, dass wir auch auf dem Gebiet der Oper und Operette einige Fähigkeiten aufweisen. Also jedenfalls wir, ich und meine Stimme. Und ich möchte Ihnen jetzt aus einer Oper etwas vortragen. Aus einer Oper von Paul Havanna, El Cigarro. Gern habe ich die Frauen geküsst. Gern habe ich die Frauen geküsst. Wie bitte? Was sagst du da? Wiederhole es. Gern habe ich die Frauen geküsst. Nochmal. Gern habe ich die Frauen geküsst. Du elender Hurensohn. Sie nimmt einen langen Degen. Nimm diesen Stich. Ich sterbe. Oh, das habe ich nicht gewollt. Ich sterbe. Oh, bitte stirb nicht. Doch.